Wir schreiben das Jahr 2023. Zum diesjährigen Karnevalsauftakt richten wir unseren Fokus in die Region Wolfsburg, sprich auf Kahlefeld, genauer gesagt auf den Ortsteil Oldershausen. Dort auf einem parkähnlichen Grundstück in der Parkstraße liegt oder lag ein Geocache mutmaßlich ohne Genehmigung der Grundbesitzerin, denn am 11.11.2023 um 14.45 Uhr soll ein Pärchen aus Göttingen, beide Mitte 40, just dieses Grundstück betreten haben, um den Geocache zu suchen. Dies missfiel der Grundstückseigentümerin derart, dass sie einen Strafantrag wegen unberechtigten Betretens stellte. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs. Quelle: Polizeipresseportal 12.11.23 um 7.18 Uhr. Tete, tete, tete. Moin! Ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 163. Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Gehen wir mal davon aus, dass Kaldenhausener Parkdösken wäre auf GC gelistet. Dann hat's Versteckerlein gemäß Guideline bestätigt, eine Erlaubnis zum dortigen Verstecken zu haben, was mutmaßlich nicht den Tatsachen entsprach. Können die Beschuldigten nun ihrerseits das Versteckerlein wegen Vorspielung falscher Tatsachen anzeigen? Mutmaßlich haben sie das Grundstück in Treu und Glauben betreten, dass die Eigentümerin um die Dose wusste und einverstanden war. Werden wir je erfahren, wie die Sache ausgeht? Fragen über Fragen. Keinesfalls sollte beim Cachen der Verstand ausgeschaltet werden. Sich leichtgläubig über Abzäunungen oder Verbotsschilder hinwegzusetzen, kann bekanntermaßen unangenehme Folgen haben und dies ganz ungeachtet der mir unbekannten Umstände obigen Vorfalls. Wie viele CacherInnen sind bereits auf unsicherem Privatgrund verunglückt und sei es aus Selbstüberschätzung? Wenngleich Hausfriedensbruch meines Wissens ein Antragsdelikt ist, zeigt obiges Beispiel, dass es durchaus zur Anzeige kommen kann. Nicht nur Dosensuchende mit Defiziten in Sachen gesunden Menschenverstands sollten deshalb gegebenenfalls über eine Rechtsschutzversicherung nachdenken, sofern sie nicht schon eine abgeschlossen haben, denn nirgends wird so viel gelogen wie in Sachen Erlaubnis zur Dosenauslage, mutmaßlich, meines Erachtens. Und nein, Reviewer müssen nicht rechtssicher klären, ob Dosenlegende sich diese besorgt haben. Sie können und dürfen diese zwar jederzeit von OwnerInnen einfordern und tun das in Einzelfällen auch, aber in der Regel gehen sie davon aus, dass man sich an die Guideline gehalten hat. Und ja, ich weiß, dass ihr das wisst, aber es könnte ja mal ein Neocacher zuhören, woll? Kommen wir zu etwas anderem. Der GCHN lädt zum postalischen Geowichteln. Am 24. September 2023 veröffentlichten die Geocacher Hoher Norden auf ihrer Seite gchn.de die entsprechende Einladung. Wer bis zum 2.12.2023 eine E-Mail an wichteln2023@gchn.de sendet, kann dabei sein. Die E-Mail sollte den Geocaching-Namen, Vor- und Nachnamen und die Adresse enthalten. Teilnehmende erhalten dann am 3.12.23 eine E-Mail mit den Kontaktdaten des Wichtelpartners, dem bis zum 13.12.23 dann ein Wichtelpäckchen zugesandt werden sollte, dessen Wert 20 Euro nicht überschreiten sollte. Am 17.12.23, dem dritten Advent, wird dann gemeinsam ausgepackt. Infos dazu erfolgen per Mail. In den letzten Jahren haben meine Hulde und ich mitgemacht und es war recht witzig. Irgendwann kam jeweils ein Päckchen eindeutig beschriftet mit dem Hinweis, es erst am Auspacktag zu öffnen. Am Auspacktag saßen wir vor dem Rechner, hatten Discord. Ich meine, es war Discord oder war Skype, egal. Vor der Webcam jedenfalls. Und nach und nach haben alle Bewichtelten ihr Päckchen ausgepackt und zeigten, was sie erhalten haben. Was ich dieses Jahr bekomme, ich werde berichten. Könnt ihr euch noch an eure Schulzeit erinnern? Die jüngere Hörerschaft vielleicht, aber die älteren? Schräg gegenüber des Gymnasiums gab es einen Hinterhof und dort eine Art Kiosk. Im Endeffekt ein kleinerer Raum mit Verkaufstresen, also so einer Auslagetheke und einem Regal im Rücken des Verkäufers. Bei meinem Gymnasium, nicht zwangsläufig bei eurem. Alles Dosen bewährt mit den verschiedensten Süßigkeiten, preislich ab 1 Pfennig aufwärts. Und Brötchen. Knöterichpastillen 1 Pfennig pro Stück, Weingummi 2 Pfennig, Weiße Mäuse 10 Pfennig, Mars 30 Pfennig, so ungefähr zumindest. Alle Sorten Haribo, Schaumküsse, was das Herz begehrte und der Geldbeutel hergab. Es war die Alternative zum Frosch, wie wir den Hausmeister der Schule nannten, der im Schulkiosk Kekskringel für 10 Pfennig das Stück, Vanillepudding für 20 und Tuffi Schoko mit Kirsch im Vierkantbecher für 40 Pfennig verkaufte. Letzterer war so lecker und ich befürchte, den gibt es gar nicht mehr. Irgendwann kam noch Dani Sahne in den Verkauf, der aber teurer war. Die Keksriegel passten gerade so über die Hand, dass man sie bequem als Armband tragen konnte. Aber was der Frosch nicht hatte, war eben das Brötchen mit Schaumkuss oder das Brötchen mit Milky Way. Wer es nicht kennt, Brötchen aufschneiden, Schaumkuss mittig reinlegen und zusammenpressen oder Brötchen an einem Ende abbeißen, mit dem Finger grob das Innere rauspulen und dann ein Milky Way hineinschieben. Zusammenpressen. Alternativ ging auch Mars. Isst man das heute noch? Ich könnte, wenn ich wollte, denn die Zutaten gibt es noch. Allerdings vermisse ich den Othello- oder Schokoladenballen. Früher war dieser unter der diskriminierenden Bezeichnung Mohrenkopf bekannt. Dieses Gebäckstück war für mich immer das leckerste Teilchen ever, ever, ever. Ein Biskuit-Teigballen innen mit Vanillepudding oder Vanillecreme gefüllt und außen mit Schokolade überzogen. 1 Mark und 40 Pfennig. Nichts, was man sich täglich leisten konnte. Immer wenn ich in einer Konditorei bin, schaue ich dann nach, aber ich finde sie nicht mehr. Ein Skandal, wie ich finde. Vor Dekaden habe ich das mal meiner Holden erzählt und die hatten an einer Bäckerei-Konditorei nachgefragt, ob die machen können. Ja, haben sie gesagt. Dann kam die Holde Tage darauf damit an, also dem Werk, das, was die da produziert haben. Kennt ihr Bienenstich, also das Gebäck aus Biskuitteig mit Vanillecreme und obendrauf ein karamellisiertes Honigmandeltopping? Nehmt das Topping runter und stattdessen Kuvertüre-Schokolade drauf. Das hat er der Holden verpackt und für einen exorbitanten Preis verkauft. Der Geschmack war entsprechend und weit weg vom Original. Einmal mit Profis. Leider gibt es die Konditorei nicht mehr und die Kunst, dererlei Leckereien herzustellen, scheint vergessen. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, da gibt's doch bestimmt ein Rezept im Netz. Ob ich's in der Weihnachtszeit einfach mal selbst versuchen sollte, ist bestimmt kein Hexenwerk. Ich denke mal drüber nach und werde berichten. Worüber ich noch nichts berichten kann, ist, wie es mit den Nachrichten aus ehemals weitergehen wird. Das wird sich aus Gründen zeigen müssen. Backhauscast-Hörende wissen mehr. Deutlich einfacher könnte sich, denselben Gründen zum Trotz, die Dosenweltengeschichte entwickeln. Kapitel 19 endete schließlich recht unspektakulär und wenn alle Stricke reißen, überlegt euch selbst den noch recht vorhersehbaren Anfang des 20. Kapitels. Oder wartet, ganz wie ihr wollt. Ich warte auch, wie das Wochenende wird, nämlich denn einerseits strohwitwere ich erneut, was mir die Chance zum Serienbingen bietet, andererseits könnte es spannend werden, sofern sich ein Gespräch via Studiolink ergeben sollte, was es, wie ich jetzt nämlich Tage später weiß, nicht gab. Ach, war das aufregend. Ähnlich aufregend wie das Gift 2023. Ich bin ja so gespannt auf die Filmrolle und hoffe, dass die offiziellen Eventaufführungen bald rum sind, damit das Ding endlich in der Tube kommt. Oder meinetwegen auch woanders, vielleicht direkt vom Groundspeak-Server Streambar, obwohl dann wahrscheinlich wieder die Seite zusammenbricht, weil die Hamster diese Überbelastung mutmaßlich nicht überleben würden. Was weiß ich. Zwischenzeitlich kam ich in den Genuss des abgelehnten Cottbus-Films. Der Palk hat ein Wahnsinnszimmer. Meine Fresse. Wenn ich so einen großen Keller hätte wie der Palk. Ein Zimmer mit Fröschen. Und mit alles. Wahnsinnsding. schöne Mucke. Ach, die Grundstückspreise müssen echt günstig sein da. Und jetzt sitzt da, nee, jetzt sitzt wer anders auf einer Bank mit einer Dose um Frühstücksbrot. Oder ist es doch der Palk? Aha, und da ist er jetzt. Und jetzt kommt einer mit einer Angel und angelt. Und dann fällt dem Palk tatsächlich der Cashbehälter auf den Kopf. Er schraubt ihn auf, findet ein Logbuch, einen Stift, lustige Mucke dabei und eine Stashnote. Dass ich das noch erlebe, dass jemand eine Stashnote hat. Angefixt. Es geht ab. Geocaching. Wahnsinn. Er googelt. Er googelt. Er googelt. Er macht. Er tut. Der FTF-Hunter war geboren. Rückblicke auf damalige Filme. Wir haben sie alle gesehen. Und es kommt tatsächlich Musik aus Dottis Podcast vor. Okay, also eine Aneinanderreihung von alten Filmausschnitten, die zeigen, dass der FTF-Hunter das Spiel Geocaching endlich durchgespielt hat, bis am Schluss ein neuer Cache eingereicht wird. Verdient nicht angenommen, wie ich finde, dennoch schöne Grüße an dieser Stelle. War ein sehr schöner, unterhaltsamer Film und ernsthaft, ich bin richtig neidisch auf diesen Raum mit diesen ganzen Cache-Utensilien und diesen Erinnerungen und dieses Ganze drumherum. Ach ja, irgendwann muss ich den Palk mal besuchen fahren. War es überhaupt Palks Zimmer? Oder gehört das zu jemand anderem? Oder ist es vielleicht der Gruppenraum der Cottbusser Cacher? Fragen über Fragen. Naja, irgendwann klärt es sich bestimmt auf. Und dann war da noch ein Mensch, der in Mammuthausen meinte, dass das digitale Erfassen von Wegen im Wald im Rahmen des neuen Bundeswaldgesetzes kriminalisiert würde. Kriminalisiert. Nun, eine andere Wortwahl hätte ich von jemandem, der sich im Profil mit OpenStreetMap und Cyclist beschreibt, auch nicht erwartet. Ich hatte schon eine gewisse Vorstellung, warum das im Referentenentwurf der kommenden Neufassung stehen könnte und schrieb, zugegebenermaßen ein wenig überspitzt, dass er wohl der Erste wäre, der sich beschwerte, wenn jemand online einen Weg durch den Garten seiner Oma digitalisierte. Das verstand er offenbar jedoch nicht, denn er legte mir nahe, mich erst einmal zu informieren, sprich das Bundeswaldgesetz, die Forstgesetze der Länder und das Jagdgesetz zu lesen. Außerdem sei ein eingezäunter Garten Privatbesitz und ganz was anderes als Wald, wo das Betretungsrecht bla bla bla. Nicht, dass ich darüber schon 2010 auf meiner damaligen Webseite oder im Podcast referierte, aber wenn jemand vehement auf das allgemeine Betretungsrecht verweist, kann er gleich »Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt« singen. Das ist meine persönliche Meinung und zur Klarstellung, ich bin kein Jurist. Dennoch. Stellen wir uns mal die ganz einfache Frage. Was ist in a Wald? Da stellen wir uns jetzt mal ganz dumm. In a Wald ist in ein Grundstück mit ein paar Bäumen drauf. Naja, grob. Das gilt aber nicht immer und überall. Und das angesprochene Betretungsrecht des Waldes gilt auch nicht immer und überall, denn es gibt örtlich und lokal Gründe, die dagegen sprechen. Alles gesetzlich geregelt, aber gern überlesen. Deswegen werde ich jetzt die alten Unterlagen von 2011 rauskramen und über Wald reden. Der ein oder andere Hörer war kürzlich sicherlich auf Dosensuche im Wald. Einige haben dabei sicherlich auch die Wege verlassen. Ist das erlaubt? Und wenn ja, wo steht das? Darf man seinen Hund freilaufen lassen? Darf ein Förster jemanden des Waldes verweisen oder ein Jäger einen freilaufenden Hund erschießen? Fragen über Fragen. Das Thema hatte ich seinerzeit schon einmal in einem Podcast kurz angerissen. Da ich im Nachhinein vereinzelte Nachfragen bekam, wo dies oder jenes zu finden sei, hatte ich dazu im Jahre 2011 den deutschen Regularienwald betreten. Ich möchte jedoch im Vorfeld nochmals betonen, dass ich weder Jurist bin, noch eine Gewähr für die Richtigkeit bzw. Aktualität übernehme. Die folgende recht trockene Zusammenfassung gilt für Deutschland bzw. auf Landesebene für NRW. Letztere können für andere Bundesländer durchaus abweichen. Die genauen Wortlaute möge der geneigte Hörer im Zweifel den aktuell gültigen Originalrechtsvorschriften entnehmen. Grundsätzlich ist das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung auch abseits der Wege gestattet, sofern diesem keine schutzwürdigen Interessen, Naturschutz, Artenschutz etc. entgegenstehen. Allerdings geschieht das Betreten im Hinblick auf natur- und waldtypische Gefahren auf eigene Gefahr. Zu den natur- und waldtypischen Gefahren zählen vornehmlich solche, die von lebenden und toten Bäumen, sonstigem Aufwuchs oder natürlichem Bodenzustand ausgehen oder aus der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Waldes entstehen. Allerdings darf durch das Betreten die Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirtschaftung des Waldes nicht gestört und der Wald selbst weder gefährdet noch beschädigt oder verunreinigt werden. Ferner dürfen Hunde außerhalb von Wegen nur angeleint mitgeführt werden. Das gilt aber nicht für Jagdhunde im Rahmen jagdlicher Tätigkeiten und Polizeihunde. Organisierte Veranstaltungen sind zudem der Forstbehörde rechtzeitig anzuzeigen, sofern es sich nicht um eine Veranstaltung zum Zwecke der Umweltbildung mit geringer Teilnehmerzahl handelt. Dies nachzulesen im Bundeswaldgesetz § 14 oder im Landesforstgesetz § 2 vergleicht auch das Bundesnaturschutzgesetz in den § 59 und 60. So ist also einiges im Wald erlaubt, doch ebenso existieren eine ganze Reihe von Verboten, die tunlichst zu beachten sind. Verboten ist das Betreten von Forstkulturen, Forstdickungen, Saatkämpfen und Pflanzgärten, das Betreten ordnungsgemäß als gesperrt gekennzeichneter Waldflächen, das Betreten von Waldflächen, während auf ihnen Holz eingeschlagen oder aufbereitet wird, das Betreten von forstwirtschaftlichen, jagdlichen, imkerlichen und teichwirtschaftlichen Einrichtungen im Walde und das Fahren im Wald mit Ausnahme des Radfahrens und des Fahrens mit Krankenfahrstühlen auf Straßen und festen Wegen sowie das Zelten und das Abstellen von Wohnwagen und Kraftfahrzeugen im Wald, soweit hierfür nicht eine besondere Befugnis vorliegt. Ferner das Reiten im Wald, soweit es nicht nach den Bestimmungen des Landschaftsgesetzes gestattet ist oder hierfür nicht eine besondere Befugnis vorliegt, der Verbote nach anderen Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. So nachzulesen im Bundeswaldgesetz § 14 und im Landesforstgesetz § 3. Zudem kann der Zutritt zu bestimmten Waldflächen ausgeschlossen, untersagt oder zeitlich beschränkt werden. Dies ist jedoch genehmigungs- und beschilderungspflichtig. Zum Schutz der wildlebenden Tiere und aus Gründen der Jagdausübung kann das Betreten zudem zeitweilig für die Zeit zwischen 17 und 8 Uhr auf die Wege beschränkt werden. Bundeswaldgesetz § 14, Landesforstgesetz § 4. Anfangs nannte ich den Begriff schutzwürdige Interessen und da kommen zusätzlich Natur- und Artenschutz ins Spiel. Egal, ob es sich um Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler oder geschützte Landschaftsbestandteile handelt, ist der Konsens ähnlich lautend. Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturdenkmals führen können, die Beseitigung des geschützten Landschaftsbestandteils sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des geschützten Landschaftsbestandteils führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Für den Fall der Bestandsminderung des geschützten Landschaftsbestandteils kann die Verpflichtung zu einer angemessenen und zumutbaren Ersatzpflanzung oder zur Leistung von Ersatz in Geld vorgesehen werden. In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonderer Beachtung des § 5 Absatz 1 und nach Maßgabe näherer Bestimmungen alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. Bundesnaturschutzgesetz § 23, 26, 28 und 29. Verboten ist in diesem Zusammenhang, wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten, wildlebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten. Lebensstätten wildlebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören. Höhlen, Stollen, Erdkeller oder ähnliche Räume, die als Winterquartier von Fledermäusen dienen, in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. März aufzusuchen. Dies gilt nicht zur Durchführung unaufschiebbarer und nur geringfügig störender Handlungen sowie für touristisch erschlossene oder stark genutzte Bereiche. Wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Wildliebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Fortpflanzungen oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören und wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. Bundesnaturschutzgesetz, Paragraphen 39 und 44. Dies wird stellenweise noch konkretisiert durch das Bundesjagdgesetz, nachdem es verboten ist, Wild insbesondere, soweit es in seinem Bestand gefährdet oder bedroht ist, unbefugt an seinen Zuflucht-, Nist-, Brut- oder Wohnstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören. Die Länder können für bestimmtes Wild Ausnahmen zulassen. Bundesjagdgesetz, § 19a. In diesem Zusammenhang kommt der Jagdschutz ins Spiel, denn die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen haben gewisse Befugnisse, die zu kennen es sich lohnt. Sie sind befugt, Personen, die in einem Jagdbezirk unberechtigt jagen oder eine sonstige Zuwiderhandlung gegen jagdrechtliche Vorschriften begehen oder außerhalb der zum allgemeinen Gebrauch bestimmten Wege zur Jagd ausgerüstet angetroffen werden, anzuhalten, ihre Person festzustellen und ihnen gefangenes und erlegtes Wildschuss oder sonstige Waffen, Jagd- und Fanggeräte, Hunde und Frettchen abzunehmen. Wildernde Hunde und Katzen abzuschießen. Als wildernd gelten Hunde, die im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung ihres Führers Wild aufsuchen, verfolgen oder reißen, und Katzen, die im Jagdbezirk in einer Entfernung von mehr als 200 Metern vom nächsten Haus angetroffen werden. Die Befugnis erstreckt sich nicht auf Hirten, Jagdblinden und Polizeihunde, soweit sie als solche kenntlich sind und solange sie von den Berechtigten zum Dienst verwandt werden oder sich aus Anlass des Dienstes vorübergehend der Einwirkung ihres Führers entzogen haben. Nicht zu vergessen, der Jagdausübungsberechtigte ist verpflichtet, sich bei Ausübung des Jagdschutzes im Sinne von Absatz 4 auf Verlangen durch Vorzeigen eines Jagdschutzausweises auszuweisen, es sei denn, dass ihm dies aus Sicherheitsgründen nicht zugemutet werden kann. Die bestätigten Jagdaufseher haben innerhalb ihres Dienstbezirks in Angelegenheiten des Jagdschutzes die Rechte und Pflichten der Polizeibeamten und sind Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft, sofern sie Berufsjäger oder forstlich ausgebildet sind. Sie haben bei der Anwendung unmittelbaren Zwanges die ihnen durch Landesrecht eingeräumten Befugnisse. Landesjagdgesetz NRW § 25 und 26 sowie Bundesjagdgesetz § 25. Derjenige, der es bis hierhin geschafft hat, dem allen zuzuhören und den Sinn zu erfassen, sollte nun das nötige Grundwissen besitzen, um unter Beachtung der Dosenverlegerichtlinie einen Cache in den Wald zu legen und einen Cache so zu suchen oder es im Zweifelsfall zu lassen, dass damit die Natur samt ihrem Artenreichtum in ihrem Zustand erhalten bleibt und gegebenenfalls von Ersatzansprüchen verschont zu bleiben. Denn Unwissenheit schützt in vielen Fällen bekanntlich vor Strafen nicht. Kommen wir zurück auf den Referentenentwurf des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, dem Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Bundeswaldgesetzes. Das heißt, Gesetz zum Schutz und zur Erhaltung des Waldes, seiner Schutzgüter und Ökosystemleistungen, Bundeswaldgesetz, abgekürzt BWaldG. Paragraph 2 Wald. Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Waldgehölzen bestockte Grundfläche. Als Wald gelten auch kahlgeschlagene, kahlgefallene oder verlichtete Grundflächen nach § 13 für eine erst auf Forstung zugelassene Flächen, soweit es sich um eine Ersatzaufforstung handelt, Waldwege einschließlich im Wald liegender Zuwegungen zu Windenergieanlagen, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, im Wald liegende oder mit ihm verbundene Moore, Feuchtgebiete, Heiden, Magerrasen, Geröllfelder, Block- und Felspartien und sonstige ungenützte Ländereien, in Klammern Ödflächen, die mit dem Wald zusammenhängen und natürliche Bestandteile der Waldlandschaft sind. Teiche, Weiher, Gräben und andere Gewässer von untergeordneter Bedeutung sowie deren Uferbereiche. Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes, gemeldete natürliche Offenlandlebensraumtypen der Nummern, jetzt kommen ganz viele Nummern, Flächen, die der Waldbewirtschaftung oder der waldbezogenen Erholung der Bevölkerung dienen, Ober- und unterirdische Leitungstrassen sowie die jeweils zugehörigen Arbeits- und Schutzbereiche bis zu 50 Meter Breite, weitere mit dem Wald verbunden und ihm dienende Flächen wie Waldränder, Waldsäume und im Wald liegende Wildäcker, Bestattungswälder, ehemalige Waldflächen, die zum Zweck der Errichtung von Windenergieanlagen, Leitungstrassen, Verkehrstrassen oder sonstiger Infrastruktur umgewandelt wurden und auf denen diese Nutzungsart nunmehr aufgegeben, die Anlagen zurückgebaut und Bodenversiegelungen beseitigt worden sind. Wald im Sinne der Absätze 1 und 2 verliert die Waldeigenschaft nicht dadurch, dass er geschädigt, verlichtet, kahl gefallen oder kahl geschlagen ist oder unzulässig in eine andere Nutzungsart umgewandelt worden ist. So, das ist ein Wald. Aber, was ist denn jetzt kein Wald im Sinne des Gesetzes? Das wird jetzt ähnlich lang. Kein Wald im Sinne dieses Gesetzes sind Grundflächen, auf denen Waldgehölze mit dem Ziel baldiger Holzentnahme angepflanzt werden und deren Bestände eine Umtriebszeit von nicht länger als 20 Jahren haben. Kurzumtriebsplantagen. Flächen mit Baumbestand, die gleichzeitig dem Anbau landwirtschaftlicher Produkte dienen. Agroforstliche Nutzung. Mit Waldgehölzen bestockte Flächen, die am 6. August 2010 in dem in § 3 Satz 1 des Infekos-Verordnung vom 3. Dezember... Ja, ist auf jeden Fall kompliziert. Ich könnte jetzt noch stundenlang vorlesen, aber das würde mit Sicherheit bitter. In § 5 steht dann... In Sachen Waldeigentum, Waldbesitz, dass es Staatswald gibt, Körperschaftswald gibt, Privatwald gibt und wer der zuständige Waldbesitzer ist. Und dann kommt § 11, die Benutzung von Waldflächen für nicht forstliche Zwecke. Es ist verboten, eine Waldfläche ohne Genehmigung der zuständigen Behörde vollständig oder teilweise für nicht forstliche Zwecke zu benutzen oder mit zu benutzen. Die § 9 und 10 gelten entsprechend. Als nicht forstliche Zwecke im Sinne des Absatz 1 Satz 1 gelten insbesondere Zwecke, die nicht der Erzeugung von Holz oder nicht der Gewinnung von anderen Erzeugnissen aus dem Wald dienen oder welche die Schutzgüter oder Ökosystemleistungen des Waldes erheblich mindern oder beeinträchtigen können. Wir wissen also jetzt sehr viel über Wald und was Wald ist und was Wald nicht ist. Und da wollen wir ja auch wissen, was hat es denn mit dem Betreten des Waldes auf sich? Und dann kommt § 29 ins Spiel. Und den lese ich euch jetzt mal vor, weil da nämlich der Kasus Knaxus ist, weshalb der Mensch auf die Kriminalisierung kam. § 29 Betreten des Waldes. Das Betreten des Waldes auf natur- und gemeinverträgliche Weise zum Zwecke der Erholung ist gestattet. § 32 bleibt unberührt. Durch die Gestattung der Betreten werden keine zusätzlichen Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten begründet. Die Benutzung geschieht auf eigene Gefahr, dies gilt insbesondere für waldtypische Gefahren, allgemeiner Grundsatz. Also, da hat sich zu früher nichts geändert. Das Betreten im Sinne dieses Gesetzes umfasst das fußläufige Begehen, das Fahren mit Krankenfahrstühlen mit und ohne Antrieb, sowie alle weiteren Bewegungsformen am Boden ohne Motorantrieb. Das Reiten, das Fahren mit Kutschen und Gespannen sowie das Fahren mit betriebserlaubnisfreien Fahrrädern und sonstigen betriebserlaubnisfreien Fahrzeugen im Wald ist nur auf Straßen und dafür geeigneten Wegen zulässig. Keine geeigneten Wege sind Feinerschließungslinien wie Rückegassen, Zugänge zu forstlichen und jagdlichen Infrastrukturen, Wildwechsel und Pirschpfade. Die Reit- und Fahrweise und die Geschwindigkeit müssen in örtlichen Wege-, Sicht- und Nutzungsverhältnissen angepasst sein, sodass niemand beeinträchtigt oder gefährdet wird und keine Schäden insbesondere an Wegen und angrenzenden Bäumen entstehen. Fußgänger und Menschen im Rollstuhl oder Krankenfahrstuhl haben Vorrang. Da ist es dann. Das Fahren mit betriebserlaubnisfreien Fahrrädern und sonstigen betriebserlaubnisfreien Fahrzeugen im Wald ist nur auf Straßen und dafür geeigneten Wegen zulässig. Und ich glaube, jetzt wird dem einen oder anderen Zuhörer klar, worum es hier geht. In der Vergangenheit sind wohl auch Feinerschließungslinien, Rückegassen, Wildwechsel, die kleinen Pfade zum nächstbesten Hochsitz und andere Sachen, vielleicht sogar die Kescher-Autobahnen mit ja, einem geeigneten Gerät auf OpenStreetMap digitalisiert worden und stellen jetzt für viele Menschen, die diese Karten nutzen, vermeintlich offizielle Wege dar, was sie aber nicht sind. Die Länder können bestimmen, dass das Reiten, das Fahren mit Kutschen und Gespannen, das Fahren mit betriebserlaubnisfreien Fahrrädern oder sonstigen betriebserlaubnisfreien Fahrzeugen im Wald nur auf dafür ausgewiesenen Straßen und Wegen zulässig ist. Die Länder können ferner das Betreten des Waldes aus wichtigem Grund einschränken. Sie können dabei insbesondere vorsehen, unter welchen Voraussetzungen die zuständige Behörde sowie der Waldbesitzende den Wald sperren darf und wann eine Sperrung wieder aufzuheben ist, dass die Sperrung vom Wald einer Genehmigung bedarf, insbesondere bei großflächigen oder länger andauernden Sperrungen, wie eine Sperrung zu kennzeichnen ist, dass das Betreten in der Zeit von einer Stunde nach Sonnenaufgang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang in der Nachtzeit auf Waldwege beschränkt ist, sowie, dass Waldgebiete aus den Gründen des Absatz 2 durch Rechtsverordnung gesperrt werden können. Ein wichtiger Grund nach Satz 2 liegt insbesondere vor, soweit die Einschränkung des Betretens zum Zweck des Waldschutzes, des Waldbrandschutzes, des Schutzes der Schutzgüter oder Ökosystemleistung des Waldes, der Wald- oder Waldbewirtschaftung, des Schutzes der Waldbesuchenden, der Wahrung anderer schutzwürdiger Interessen des Waldbesitzenden oder des Schutzes von Patienten bei der Waldtherapie im Kur- oder Heilwald erforderlich ist. Weitere Formen der Benutzung, § 30. Das Fahren mit sowie das Abstellen von Kraftfahrzeugen im Wald ist nur zulässig, indem für die Bewirtschaftung des Waldes, für den Betrieb und die Wartung von im Wald liegenden Anlagen und Einrichtungen oder für die Ausübung der Jagd erforderlichen Umfang. Im Rahmen von hoheitlichen Tätigkeiten, Rettungseinsätzen und Maßnahmen zur Verkehrssicherung. Andere Benutzung des Waldes, wie insbesondere das Zelten, das Abstellen von Wohnwagen und anderen Anhängern sowie das Aufstellen von Bienenstöcken oder Verkaufsständen im Wald sind nur zulässig, wenn der Waldbesitzende zustimmt und, soweit eine Genehmigung nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich ist, diese erteilt worden ist. Die Vorschriften des Straßen- und Wegerechts und des Straßenverkehrsrechts bleiben unberührt. Veranstaltungen, die aufgrund ihrer Art, Größe, Teilnehmerzahl, Dauer oder sonstiger Ausprägung erwarten lassen, dass in ihrer Folge erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter oder Ökosystemleistung des Waldes oder sonstiger Rechtsgüter zu besorgen sind, bedürfen der Genehmigung durch die zuständige Behörde. Satz 1 gilt nicht für Versammlungen nach Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes. Kommerzielle Veranstaltungen mit erwerbswirtschaftlicher Zielsetzung bedürfen der Zustimmung des Waldbesitzenden. Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend. Das Halten und Hüten von landwirtschaftlichen Nutztieren sowie von Pferden und Wildtieren im Wald bedarf der Zustimmung des Waldbesitzenden und der Genehmigung durch die zuständige Behörde. Allerdings dürfen Benutzung nach den Absätzen 1 bis 4, also der eben vorgelesenen, das allgemeine Betretungsrecht nach § 29 nicht über das erforderliche Maß hinaus einschränken. Ja, es bleibt kompliziert. Dann kommen wir zu § 31, Verhaltenspflichten im Wald. Wer sich im Wald aufhält, hat sich so zu verhalten, dass der Wald und seine Schutzgüter und Ökosystemleistung nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt werden. Es ist verboten, im Wald eine Gefahr für die Gesundheit anderer, den Wald, für seine Schutzgüter und Ökosystemleistung oder für seine Tiere, insbesondere durch das unbefugte Errichten von Anlagen oder das Verändern von forstlichen Einrichtungen oder Geräten, Waldgehölzen oder des Waldbodens zu schaffen. Und weil es Verbote gibt, hat man die auch in § 32 direkt benannt. Es ist verboten, ohne Befugnis gesperrte Waldflächen oder Waldwege zu betreten. Waldflächen oder Waldwege zu betreten, auf denen oder angrenzend an diese holzgefällt aufgearbeitet oder gerückt wird oder auf denen sonstige Waldarbeiten durchgeführt werden. Holzpolter, Waldbaumschulen oder andere forstbetriebliche Jagd- oder teichbetriebliche Einrichtungen oder Anlagen zu betreten, umzäunte Flächen im Wald zu betreten oder im Wald ein Kraftfahrzeug zu führen, zu Zelten einen Wohnwagen oder einen anderen Anhänger abzustellen oder einen Bienenstock oder einen Verkaufsstand aufzustellen. Und jetzt der Casus Knaxus, § 33, Anlage und Markierung von Wegen und Routen im Wald. Das Anlegen oder Eröffnen von neuen Wegen, Fußpfaden, Trails oder Fahrspuren im Wald durch Dritte ist nur mit Zustimmung des Waldbesitzenden zulässig. Es gibt Wege im Wald, offizielle Wege, die muss der Waldbesitzende aus bestimmten Gründen mutmaßlich sogar dulden. Aber alles Weitere, Es ist ja schließlich sein Besitz. Alles Weitere darf er entscheiden. Das bedeutet, es darf keine Kascha-Autobahn irgendwo geben, wenn der das nicht möchte. Er ist der Waldbesitzer und die anderen haben sich auf seinem Besitz Waldbetretungsrecht hin oder her anständig zu benehmen. Die erstmalige Ausweisung und Markierung von Wanderreit- und Radwegen, von Sport- und Lehrpfaden auf bestehenden Wegen außerhalb bereits ausgewiesener Wanderwege bedarf der Genehmigung der zuständigen Behörde. Das heißt, und immer wenn ich sage das heißt, glaube ich zu wissen, was das heißt. Es muss nicht das heißen. Ich bin kein Jurist, normal. Das heißt, es gibt Wanderwege und wenn jetzt irgendeiner meint, der Trail oder was auch immer ist auch ein schicker Weg und da kann man eine neue Wanderroute drauf machen. Nee, kann man nicht. Es sei denn, man holt sich dafür eine Genehmigung. Und jetzt Absatz 3, das erstmalige digitale Anzeigen oder digitale Ausweisen von noch nicht vorhandenen Pfaden sowie von Wildwechseln, Fußpfaden, Rückegassen oder Fahrspuren als virtuelle Routen oder Trails durch bislang weglose Flächen im Wald bedarf der Zustimmung des Waldbesitzenden und der Genehmigung der zuständigen Behörde. Und das machen die ja nicht aus Bock. Ich mutmaße jetzt, das ist eine reine Mutmaßung meinerseits, da ist entweder der Mountainbiker, der Downhiller, irgendein Cyclist eben, der OpenStreetMapper oder irgendjemand anders, der sich oder die sich berufen fühlte, Wege zu kartografieren, über den nächstbesten Wildwechsel gestolpert, über einen Pirschpfad gestolpert oder über irgendwas anderes, vielleicht auch über eine Kescher-Autobahn, hat gedacht, oh, diesen Weg gibt es ja noch nicht, den digitalisiere ich jetzt einfach mal. Und wenn dieser Weg jetzt in der Welt ist, wie zum Beispiel der Weg durch Omas nicht eingezäuntes Grundstück, dann sehen die Leute, die dieses Kartenwerk benutzen, diesen Weg und werden ihn selbstverständlich auch benutzen. Das heißt, man hat möglicherweise jetzt einen Waldweg, einen Rundweg durch den Wald, der geht um ein Naturschutzgebiet, um ein Biotop. Und Biotope sind nicht zwangsweise immer direkt beschildert, wie jetzt Naturschutzgebiet an sich. Geht um dieses Biotop rum. Aber Paul Schmirolanski digitalisiert halt einen Weg mittendurch und jeder, der die Karte nutzt, sieht, okay, ich muss ja den großen Bogen nicht gehen. Ich gehe da einfach gerade durch, weil hier ist ja ein offizieller Weg, vermeintlich. Ja, und zack, ist dem Naturschutzgedanken oder dem Biotopgedanken zuwidergehandelt. Und dass man das nicht möchte, kann ich voll und ganz verstehen. Und wenn dann irgendjemand glaubt, ich mache da aber was, ich darf aber so durch den Wald, aber ich werde jetzt kriminalisiert. Ja, wirst du auch. Und es ist richtig so. Weil jeder Hinz und Kunz glaubt, nur weil da kein Zaun drum ist, darf er da überall rumrennen. Weil Omas Grundstück ist ja vielleicht nicht eingezäunt, vielleicht aber auch doch. Und wenn es dann eingezäunt ist, darf da eben nicht jeder durch. Ist ja klar kennbar durch den Zaun, aber den Wald darfst du nicht so einfach einzäunen, weil das Wild soll ja wechseln können. Das geht nicht mit Zäunen. Ergo hat man gesagt, okay, man macht es nicht. Auch wenn ein Waldbesitzer das um seine Parzelle gerne hätte. Oder Naturschützer um, weiß ich nicht, einen kleinen Bereich, wo halt die Geburtshelferkröte oder die Gelbbauchunke wohnt. Aber wisst ihr, dieses Verständnis, das ist nicht da. Ich lese jetzt hier stundenlang irgendwelche, stundenlang ist überzogen, könnte ich, mache ich aber nicht, stundenlang irgendwelche Gesetzestexte vor und jeder, der es geschafft hat, bis hierhin zuzuhören, der müsste es eigentlich gecheckt haben. Es ist nicht so einfach runterzubrechen auf, das ist Wald, da darf ich jetzt durchlatschen, weil ich habe nämlich Betretungsrecht und kann machen, was ich will. Kann man nämlich nicht. Und damit das klar ist, muss man es den Leuten einfach mal sagen. Und wenn dann irgendeiner kommt, der dann meint, er müsste das jetzt so wieder mit diesem typischen Totschlagargument, ich meine, da kann man ja auch so blaue Parteien wählen oder so, ne? Die kommen ja auch immer mit sowas, ne? Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Oder, ach, ist ja scheißegal, ich will nicht politisieren. Aber das ist diese Dummheit und das Unverständnis von Menschen, die das große Ganze nicht mal ansatzweise verstehen und sich dann auf einen Satz stürzen und sagen, ich darf aber. Nee, du darfst einen Scheiß. Ja, sonst könnte man ja auch sagen, oh, ich darf mit 200 durch eine Ortschaft fahren oder durch eine 30er Zone, weil ich kann ja selbst entscheiden, dass da gerade keiner ist. Und wenn ich jetzt schneller fahre als diese 30, die da ausgeschildert sind, also 200, da werde ich ja kriminalisiert und man nimmt mir vielleicht meinen Lappen weg. Wisst ihr? Naja, ich reg mich wieder zu sehr auf. Egal. Um nochmal auf diese Anlage und Markierung von Wegen und Routen im Wald zurückzukommen. Die Länder können weitere Vorschriften für die Ausweisung und Markierung der in den Absätzen 2 und 3 genannten Wege und Routen erlassen. Sie können insbesondere regeln, unter welchen Voraussetzungen die Ausweisung und Markierung der Wege zu genehmigen, abzulehnen oder mit Auflagen zu versehen ist. Zum Beispiel ein Weg zur Erholung durch ein Naturschutzgebiet, aber du darfst vom Weg nicht runter. Und abseits der Wege keine Dosen auslegen und abseits der Wege auch keine Pilze suchen. Aber naja, erklär das mal den Leuten. Und dann kommt wieder irgend so ein Honk und sagt, ja, wenn das nicht explizit verboten ist und wenn hier kein Schild steht, dass ich das nicht darf, dann darf ich das nämlich, weil, wenn ich es nicht dürfte, ständ da ja ein Schild. Tut es nicht. Und nein, man muss nicht alles mit Schildern zupflastern, um Leuten begreiflich zu machen, dass Sachen nicht gehen. Genauso wenig wie das fehlende Schild am Garten der Oma, wenn das Tor einladend offen steht. Weil ein offenstehendes Tor heißt doch, betritt mich. Das weiß doch jeder Geocacher. Scherz. Kapitel 6. Straf- und Bußgeldvorschriften. Paragraph 80. Strafvorschriften. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen Paragraph 15 Absatz 1 Satz 1 Wald kahl schlägt. Wer entgegen § 20 Absatz 3 Satz 1 Materialien oder Substanzen auf den Waldboden aufbringt oder in diesen einbringt, entgegen § 20 Absatz 3 Satz 2 Materialien oder Substanzen verwendet oder entgegen § 31 Satz 2 im Wald eine Gefahr schafft. Bußgeld. Wer die mit Strafvorschriften bewährten Sachen fahrlässig macht, der handelt nur ordnungswidrig. Also, wenn mir zufällig das Glyphosatfass umfällt und es läuft in den Waldboden, dann war es nur fahrlässig. Wenn ich es mit Absicht ausschütte, dann ist es Vorsatz, soweit ich weiß. Kein Jurist, immer noch nicht. Also, ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 11 Absatz 1 Satz 1 als Waldbesitzender eine Waldfläche benutzt oder mitbenutzt. Entgegen § 14 als Waldbesitzer eine Waldfläche nicht oder nicht rechtzeitig wieder aufforstet, als Waldbesitzer eine Waldfläche nicht. Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatz 1, Absatz 2, Nummer 1 bis 6 mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 20.000 Euro geahndet werden. So. Kriminalisiert. Die OpenStreetMapper, die Pirschpfade digitalisieren. Und jetzt soll dieser Mensch nochmal sagen, ich hätte das nicht gelesen. Tja, naja. Ich mutmaße, er hat's nicht bis zu Ende gelesen und deswegen hat das auch nicht verstanden und deswegen hat er sich echauffiert und weint jetzt auf Mastodon ein wenig herum. Soll er tun. Aber ich hoffe, ihr habt wenigstens etwas gelernt und das notwendige Verständnis, bestimmte Handlungen im Wald zu unterlassen. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 163 vom 24.11.2023. Nicht vergessen, in einem Monat ist Heiligabend, dann ist Weihnachten, da gibt es oftmals Weihnachtsgeschenke und wer keine hat, kann sie sich nur noch schlecht kaufen, weil zu Weihnachten haben die Geschäfte in der Regel zu. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.